Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Diesen Brief lesen, sind Sie bereits ein toter Mann. Das Schreiben, das Sie in Händen halten, ist mit Xuriere präpariert. Und ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was das bedeutet. Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie noch schnell versuchen, meinen Namen zu erraten. Aber beeilen Sie sich gefälligst, denn in 5 Minuten sind Sie ein toter Mann. Sterben Sie wohl! Tom Parker. Und der falsche Lord von H.C. Hartmann. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Tom Parker hatte eine schlechte Nacht gehabt. Allerhand bedrückende Träume hatten ihn nicht so recht schlafen lassen. Nun lag er hellwach in seinem Bett. Draußen schien die Sonne, im Garten machten die Vögel ein Höllenspektakel und im Verein mit dem kräftigen Frühstück, das ihm James, sein treuer Diener, serviert hatte, schien ihm die Welt im Allgemeinen und Irland im Speziellen in bester Laune und Ordnung zu sein. Aber Tom Parker misstraute dem Frieden. Zumal er aus seiner langjährigen Erfahrung als Detektiv wusste, dass sich ein Sturm stets unter solch idyllischen Vorzeichen anzukündigen pflegt. Tom Parker war nicht abergläubisch. Aber auf seine Träume konnte er sich verlassen. Und er hatte von vergifteten Briefen geträumt. Er sah auf seine Armbanduhr und klingelte nach James. Sie wünschen, Sir? Ist schon Post gekommen, James? Gewiss, Sir. Seltsamerweise nur ein einziger Brief. Das lässt allerdings auf manches schließen, murmelte Tom Parker. Und wo ist dieser Brief, James? Sir, ich habe mir eigenmächtig erlaubt, das Schreiben einer chemischen Analyse zu unterziehen. Und was ist dabei herausgekommen? Ein heimtückisches südamerikanisches Hautgift, das schon bei der geringsten Berührung den Tod herbeiführt, Sir. Eine Art Xuriere, wie es von den Indios am unteren Orinoco verwendet wird. Aber Wetter, James, das ist stark. Mit einem Sprung, der eines Akrobaten würdig gewesen wäre, schnellte Tom Parker aus dem Bett. Was schreibt mir mein edler Gönner? Ich habe mir natürlich nicht erlaubt, die nur für Sie bestimmte Nachricht zu lesen, Sir. Und wo befindet sich dieser freundliche Brief? Im Laboratorium, Sir. Ich habe ihn bereits desinfiziert und unter Glas gelegt. Zur größeren Sicherheit, Sir. Ausgezeichnet, James. Und der Poststempel? Von wo wurde das Schreiben abgeschickt? Aus Cork. County Cork, Sir. Aus Cork? So, so. Tom Parker pfiff scharf durch die blitzenden Zähne. Wenn das nicht... Er vollendete den angefangenen Satz nicht. Sir Thomas, meinen etwa das... Genau das meine ich, James. Und ich will meinen besten Strohhut ungesalzen verzehren, wenn wir heute Nachmittag nicht den Besuch des äußerst liebenswürdigen Lord Alistair Ruthven bekommen. Meinen Sie, Sir, dass seine Lordschaft das wagen würde? Und ob er es wird... Bringen Sie mir den hechtgrauen Jagdanzug und ein Glas Jamesons Whisky, um einen gewissen Geschmack aus dem Mund fortzubekommen. Mit einer angemessenen Verbeugung verließ der Butler das Zimmer. Tom Parker aber ging nachdenklich auf das geöffnete Fenster zu und blickte mit einem Zeissglas in den Garten seiner Villa. Etwas hinter den alten Ulmen schien seine Aufmerksamkeit erregt zu haben. Die Standuhr im Nebenzimmer schlug die 9. Stunde. Und der Tag versprach, einer der heißesten dieses Sommers zu werden. Tom Parkers Laboratorium befand sich in der zweiten Etage der vornehmen Villa. Ein mit den Gewohnheiten des berühmten Amateurdetektivs nicht vertrauter Besucher hätte allerdings vom Vorhandensein eines solchen Chemikalienkabinetts nicht das Geringste bemerkt. Eine Geheimtür, die hinter einem chinesischen Wandbehang verborgen war, schützte es vor unliebsamen Gästen. Tom Parker stand in einem weißen Arztkittel, den er über seinen Jagdanzug geworfen hatte, vor einem Tisch, auf dem eine Glasplatte angebracht war, unter welcher der gefährliche Brief lag. Der Detektiv streifte ein paar Handschuhe aus hauchdünnem Spezialasbest über, nahm die Glasplatte fort und hob das weiße Papier hoch. Ein gespannter Blick trat in seine Augen. Er zog die Brauen hoch und las. Tom Parker, in dem Augenblick, da Sie diesen Brief lesen, sind Sie bereits ein toter Mann. Ah, Sie lächeln. Gewiss, ich vermag Ihren spöttischen Zug um den Mund ohne viel Mühe zu erkennen, obgleich ich mich zur Stunde eine ganze Menge Meilen von dem Ort entfernt befinde, wo Sie in den nächsten 10 Minuten, unter Gelinde gesagt, konvulsivischen Zuckungen Ihr zeitliches Segnen werden. Das Schreiben, das Sie in Händen halten, ist mit Xuriere präpariert. Und ich brauche Ihnen, dem berühmtesten Menschenjäger aller Zeiten, wohl nicht zu sagen, was das bedeutet. Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie noch schnell versuchen, meinen Namen zu erraten. Aber beeilen Sie sich gefälligst, denn in 5 Minuten sind Sie, wie bereits erwähnt, ein toter Mann. Sterben Sie wohl, Tom Parker. Mit den ergebensten Grüßen, Ihr... Die Unterschrift fehlte, selbstverständlich. Und Sir Thomas war es, als höre er das höhnische Gelächter, mit dem dieser Verbrecher oder diese Verbrecherin das Schreiben abgeschlossen hatte. Tom Parker nahm sich nun den Briefumschlag vor, der ebenfalls weiß war. Kein sonderlich teures Papier. Wahrscheinlich einzeln in einer Kurzwarenhandlung gekauft. Der sinistere Text war, versteht sich, mit Maschine getippt. Die Schrifttypen befanden sich in tadellosem Zustand. Nichts verschmutzt oder schief. Eine fast fabrikneue Maschine also. Aber was wollte das schon besagen? Der Absender konnte seine Epistel ja irgendwo in einem Schreibbüro abgetippt haben. Er sah den Poststempel an. Cork, 12.06.29. Der Brief war einen Tag unterwegs gewesen. Der normale Zeitraum, den ein Schreiben braucht, um von Cork nach Dublin zu gelangen. Ein völlig normaler Brief also, wenn nicht... Ja, wenn nicht... Tom Parker schloss den Tresor auf, der sich neben dem Gasherd in der Wand befand, faltete das verhängnisvolle Schreiben zusammen und legte es gemeinsam mit dem Umschlag hinein. Nachdem er den Tresor sorgfältig verschlossen hatte, legte er nachdenklich den weißen Kittel ab, hängte ihn an einen dafür bestimmten Haken und trat auf das verschlossene Fenster zu. Abermals ergriff er den Feldstecher, um die gegenüberliegenden Ulmen zu betrachten. Was war es, das der berühmte Meisterdetektiv so eifrig beobachtete? Plötzlich bildete sich auf Tom Parkers Stirn eine tiefe, senkrechte Falte. Er setzte das Fernglas mit einem Ruck ab und warf sich blitzschnell zu Boden. Fast im gleichen Augenblick ertönte auch schon ein leises Klirren. Das knirschende Splittern von Glas. In der Fensterscheibe, genau an der Stelle, wo sich Tom Parkers Stirn befunden hatte, zeigte sich ein fingernagelgroßes, hässliches Loch, von dem ein wahrhafter Kranz spinnenbeiniger Sprungspuren ausging. Das ging ja noch mal um ein Haar gut aus, murmelte Tom Parker durch die zusammengepressten Zähne. Und dabei hätte ich schwören können, dass es sich bei der Gestalt in der Baumkrone um einen entsprungenen Menschenaffen handelte. Kein normaler Mensch ist derart kleinwüchsig. Es sei denn... Ein Lilliputaner. Er ging zur Geheimtür des Laboratoriums und betrachtete deren Rahmen. Etwa in Kopfhöhe wies das hell gestrichene Holz ein aufgesplittertes Loch auf. Tom Parker grub mit einem Federmesser die eingeschlagene Kugel heraus und betrachtete sie unter einer starken Lupe. Es war genau das Kaliber, das Tom Parker vermutet hatte. Seltsam, dass diese Kerle immer die gleichen Waffen benutzen. Sie müssen wahrhaft an belgischen Pistolen einen Narren gefressen haben. Oder sollte... Er ließ seinen Satz unausgesprochen auf den Lippen, versorgte das heimtückische Projektil in einem Taschentuch und steckte es in die Innentasche seines Jagdrocks. Dann verließ er das Laboratorium und trat durch die sich lautlos öffnende, wertvolle Landschaft aus der Ming-Zeit in den Musiksalon, der sich unmittelbar neben dem geheimen Labor befand. Ich will mir ein paar noch ungelöste Fragen durch den Kopf gehen lassen, sagte Tom Parker, als er auf das Cello zuging, welches dunkelglänzend in einer Ecke des Musiksalons stand. Er setzte sich an das alte Instrument und Augenblicke später glitt auch schon der Bogen versonnen über die harmonisch tönenden Saiten. Eine Sonate von Antonín Dvořák klang voll und sonor durch das luxuriös, aber mit ausgezeichnetem Geschmack eingerichtete Zimmer. Der Meisterdetektiv kombinierte. Es war ungefähr gegen 3 Uhr nachmittags. Die Junihitze drohte in einen gehörigen Wolkenbruch umzuschlagen. Es hatten sich bereits dunkle Wolken über dem Firmament zusammengezogen, als es an Tom Parkers Villa klingelte. Da James, der Butler, nicht im Haus weilte, wabbelte Mistress Matilda, die Köchin, durch die Halle, um den Besucher zu öffnen. Tom Parker befand sich im Garten hinter der Villa und übte an einem eigens zu diesem Zweck eingerichteten Schießstand. Die treue alte Matilda zog ein eisiges Gesicht, als sie den nachmittäglichen Besucher erblickte. Eure Lordschaft wünschen. Ist Sir Thomas zugegen? Um die Lippen des mit Eure Lordschaft angesprochenen Gentleman zuckte ein eher belustigtes, denn hochmütiges Lächeln. Es war das ein Mann von einigen 50 Jahren, dunkelhaarig, hochgewachsen. Sein eleganter grauer Straßenanzug verriet den erlesenen Schneider. Im Knopfloch trug er eine rosa Nelke. Den Hut aus feinstem Panama-Stroh hielt er lässig in der Linken. Ich werde Sir Thomas fragen, ob er Sie empfängt. Wenn eure Lordschaft sich ein wenig gedulden wollen. Sie trat einen Schritt zur Seite, um dem vornehmen Besucher den Weg ins Innere des Hauses freizugeben. Danke, Matilda, sagte der Lord, indem er in die Kühle der Halle trat. Danke. Ein heißer Tag heute, nicht wahr? Setzte er ganz nebenbei fort, indem er der Hausangestellten seinen Hut reichte. Der Lord nahm in einem bequemen Ledersessel Platz und entzündete umständlich eine jener teuren ägyptischen Zigaretten, deren Rauch allein schon die Vermögenslage ihres Benutzers verrät. Und Lord Alistair Ruthven war einer der reichsten Männer Schottlands. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Eure Lordschaft. Ach was, Matilda, lassen wir doch diese Förmlichkeiten. Ich finde meinen Weg schon von allein. Man kennt sich doch aus. Bei guten Freunden. Wenn Eure Lordschaft es wünschen, bitte. Und als sich der Lord entfernte, murmelte sie kaum vernehmbar. Unter guten Freunden? Ha! Als ob wir hier schon so weit wären, Wölfe und Schakale zu Gast zu haben. Whisky oder Gin? Whisky oder Gin? Fragte Tom Parker, nachdem Lord Ruthven Platz genommen hatte. Whisky, wenn ich bitten darf. Und eine schöne Menge Eis. Es ist doch ein verdammt heißer Tag heute, Sir Thomas. Finden Sie nicht? Tom Parker mixte an einem Wandschrank das Getränk. Gewiss, sehr heiß. Pflichtete er zerstreut wirkend bei, um mit gesammelterer Stimme fortzufahren. Und was verschafft mir die Ehre Ihres in der Tat unerwarteten Besuchs, Lord Ruthven? Alias Lyford Pemberton? Aber Sir Thomas, warum immer diese unbestätigten Gerüchte? Wenn Sie noch lange so weitermachen, werde ich tatsächlich daran glauben, dass ich eigentlich Lyford Pemberton heiße und mir Vermögen und Rang eines von mir Ermordeten angeeignet habe. Kraft meiner verblüffenden Ähnlichkeit mit jenem unglücklichen Opfer einer Doppelgängeraffäre. Sagen Sie mir, mein Lieber, habe ich Sie denn sehr aus Ihrer sommerlichen Muße gerissen mit meinem unangemeldeten Besuch? Ich hatte vorhin am Schießstand geübt, habe aber für heute mein Pensum an Knallerei erfüllt. Die Drohung in seiner Stimme war kaum zu überhören. Nun, sagte der Lord, dann kann ich Ihnen ja mein Anliegen vortragen, ohne mir ein zu schlechtes Gewissen zu machen. Schießen Sie los, Ruthven oder Pemberton, aber fassen Sie sich kurz. Und indem er seinen Besucher das Glas reichte... Ich muss heute noch nach Cork. Nach Cork? Genau. Erstaunt Sie das vielleicht? Nein, nicht im Mindesten. Warum sollte es auch? Lord Ruthven rang sichtlich nach Fassung. Die Eröffnung, dass Tom Parker nach Cork zu fahren beabsichtigte, hatte ihn aus seiner für gewöhnlich so selbstsicheren Haltung gebracht. In seinen dunklen Augen zuckte ein merkwürdiges Licht, das aber gleich wieder verschwand. Das ändert allerdings meinen Plan. Ich hatte nämlich vorgehabt, Sie für heute Abend in meine Stadtwohnung einzuladen. Ich hätte Ihnen gern eine interessante Sache gezeigt. Eine Sache, hinter der Sie, wenn ich nicht irre, seit langer Zeit her sind, ohne Ihrer habhaft werden zu können. Da Sie aber verreisen, werden wir unseren gemeinsamen Abend wohl auf ein anderes Datum verschieben müssen. Und wie wir das werden, sagte Tom Parker und warf einen unmissverständlichen Blick nach der Wanduhr, die ein Viertel nach drei zeigte. Es tut mir leid, Lord Ruthven, aber ich muss noch einige Vorbereitungen für meine Reise nach Cork treffen. Ich verstehe, entgegnete der Lord, der seine Sicherheit zurückerlangt hatte. Ich will daher auch nicht länger Ihre wertvolle Zeit in Anspruch nehmen. Er verbeugte sich kurz und mit gespielter Liebenswürdigkeit. Die merkwürdige Flamme in seinen Augen war, ohne dass Tom Parker sie bemerkt hatte, wieder für den Bruchteil einer Sekunde aufgeblitzt. Milord hatte etwas erfahren, was seiner Meinung nach für ihn einen bestimmten Vorteil bedeutete. Etwas, was absolut in seine dunklen Pläne passte. Und davon trug er eine Menge mit sich herum. James Murdoch war nicht nur der würdige Butler eines exzentrischen Baronet, sondern auch dessen unentbehrlicher Gehilfe. Ein Mann, auf dessen Klugheit und Voraussicht sich der Meisterdetektiv in jeder Weise verlassen konnte. Wir verreisen noch heute Abend, James, sagte Tom Parker, als der Butler in korrektem Zivil durch die Tür trat. Legen Sie für mich die Maske Nummer 7 bereit und für sich die Nummer 11. Sehr wohl, Sir Thomas. Die Maske Nummer 7 und die Maske Nummer 11. Die beiden Herren, welche mit dem Mechaniker in den quadratischen Hof traten, in dem sich einige elegante Leihwagen der besten britischen Marken befanden, musterten mit Kennermiene einen schweren Bentley. Ich würde unbedingt zu diesem raten, Sir Hillary, sagte der Ältere dabei. Es war das ein vornehm wirkender, grauhaariger Mann im McGregor-Kilt, offenbar ein schottischer Edelmann. Sein kurzgeschnittener Schnurrbart war eisengrau und sorgfältig gepflegt. Sein langer Backenbart verlieh ihm ein martialisches Aussehen. Man hätte ihn ohne viel Zögern für einen retirierten Oberst oder für den General eines Hochlandregiments halten können. Sein Gefährte mochte einige 20 Jahre jünger sein. Ein hochgewachsener Mann, blond, mit ebensolchem Vollbart, sportlich gekleidet, von braun gegerbtem Gesichtsteint, allem Anschein nach Südafrikaner oder Rhodesier. Er betrachtete nachdenklich den chromblitzenden Bentley, um schließlich nach einem vernehmlichen Räuspern zu erklären. Ja, Lord Randall, er scheint für unsere Zwecke tatsächlich der geeignete Wagen zu sein. Und zu dem Mechaniker gewandt? Haben Sie die Freundlichkeit, guter Mann, und lassen Sie uns zwei gefüllte Reservetanks herrichten. Jawohl, Sir, sagte der Mechaniker und steckte seine 10 Schilling Trinkgeld in die Hintertasche seines blauen Overalls. Etwa eine halbe Stunde später rollte ein gelber Bentley die große Chaussee hinab, welche von Dublin nach Süden führte. Nach einiger Zeit erschien der Wagen, der es offensichtlich sehr eilig hatte. Der Fahrer des Bentley Vollbart, blickte kurz in den Rückspiegel und lächelte grimmig zu seinem Beifahrer, einem grauhaarigen, militärisch wirkenden Herrn, hinüber, der eben versuchte, seinen falschen Schnurrbart wieder in eine gebührliche Form zu bringen. Man ist bereits hinter uns her, sagte der Wagenlenker. Ich will meinen besten Mauserstutzen für ein Wohltätigkeitsbazar spenden. Wenn wir nicht einen gewissen Lord Ruthven alias Pemberton im Rückenwind haben. Ihr scheint keine Zeit verlieren zu wollen, erwiderte der alte Militär. Ein roter MG, wenn ich nicht irre. Ja, sagte der Jüngere und gab Gas. Ja, seit einigen Tagen fährt unser trefflicher Freund einen solchen. Aber wir werden ihn doch für eine kleine Weile abhängen müssen. Der gelbe Bändchen war nach vorne gesprungen und eilte nach einigen Augenblicken mit einer Geschwindigkeit von 80 Meilen über die gebundene Chaussee, seinen Verfolger weit hinter sich lassend. Nach einer Weile tauchte zur Linken ein Bauernhof auf. Dicht von Laubbäumen umstanden, kam er mit rasender Schnelligkeit näher. Eine kleine Straße zweigte kurz davor ab. Der gelbe Bentley verringerte plötzlich sein Tempo, fuhr etwa nur 50 Meilen und bog in eine riesige Straße, in die Seitenstraße ein, um nach einigen hundert Yards zu stoppen. Es war abendlich still. Die vom nachmittäglichen Wolkenbruch noch ziemlich nassen Blätter der dichten Hecken schimmerten in der Abendsonne. Vom Bauernhof her grunzten Schweine. Ein Hahn krähte. Und dann konnte man das plötzliche Aufheulen eines Automobils vernehmen, das aber gleich wieder in der Ferne verklang. Der rote MG Lord Alistair Ruthvens, alias Lyford Pembertons. Nun, was habe ich Ihnen versprochen, Lord Randall? Sagte der Mann mit dem blonden Vollbart. Der Hase wird nun zum Jäger. Er lachte rau und herzlich, wie es Leute aus den Kolonien so häufig an sich haben. Er ließ den schweren Motor wieder an und reversierte bis an die große Chaussee, um von dort aus den Weg nach Süden fortzusetzen. Von dem roten MG war fürs Erste keine Spur zu sehen. Er war offenbar in der Hoffnung, den Bentley zu überrunden, in halsbrecherischem Tempo durch den Abend gerast. Aus den Feldern stiegen jetzt leichte Nebel. Hier und dort zeigten sich in dem graublauen Himmel die ersten Sterne. Und ein Mann, der am Wegrand verweilt hätte, würde den tausendstimmigen Gesang der Grillen vernommen haben, der nun aus Gräben und Wiesen hochstieg. Die beiden Männer in dem gelben Bentley jedoch hörten nichts von alledem. Auch waren ihre Gedanken in diesem Augenblick auf alles andere als auf idyllische Abendstimmung gerichtet. Der Mann am Steuer trat lässig auf den Gashebel und erhöhte die Geschwindigkeit des Automobils auf etwa 70 Meilen. Die schon dunkel umschatteten Alleebäume flogen in Windeseile vorüber. Der Wind winselte durch ein nur leicht verschlossenes Seitenfenster. Im Osten stieg der Mond auf, eine gelbe Kürbisscheibe, leicht angefault und reif zum Abfallen. Und da ein ohrenbetäubender Knall. Ein durch die ganze Karosserie des Wagens gehendes Stöhnen. Der schwere Wagen hob sich wie von einer Riesenfaust erfasst, fuhr praktisch nur noch auf den überschlug sich ein zweites Mal und landete zwischen zwei uralten Bäumen in einem ziemlich verschlammten Acker. Darauf trat Stille ein. Gib sie mir ihre Hand, Sir, damit ich sie aus ihrer augenblicklichen Lage befreie. Aus dem dunklen Wageninnern drang eine verbissene Stimme. Die Stimme des blonden Südafrikaners. Ich schaffe es schon allein, Lord Randall. Keine Sorge. Ich bin all right. Bloß eine kleine Beule, die ich da an meinem Kasten fühle. Und eine Gestalt mit blutverschmiertem Gesicht schob sich aus dem umgeworfenen Wagen und richtete sich langsam auf. Haben Sie eine Taschenlampe bei sich, James? Fragte Tom Parker. Denn der vermeintliche Südafrikaner, dessen falscher Bart nun einsam über dem verbogenen Lenkrad hing, war kein anderer als der berühmte Detektiv. Sehr wohl, Sir, antwortete der schottische Lord alias James Murdoch, seines Zeichens Butler bei Sir Thomas Parker. Hier ist sie. Danke, James. Ich denke, wir sind für dieses Mal noch mit einem schwarzen Auge davon gekommen. Aber nun wollen wir mal an die Straße gehen, um zu erfahren, was unseren plötzlichen Abzweiger so beflügelt hat. Zwei Gestalten mit eher steifen Beinen bewegten sich durch den breiten Straßengraben. Die Taschenlampe war aufgeflammt, ihr Lichtkegel wischte suchend über den brüchigen Asphalt der Chaussee. Hier! Rief mit einem Male der trotz seiner Jahre noch immer scharfäugige Butler. Hier! Man hat Nägel gestreut! Die ganze Straße ist von zollstarken Schreinernägeln bedeckt. Aus Richtung Dublin näherten sich zwei Scheinwerfer ziemlich schnell, aber in ruhiger, sicherer Fahrt. Verdammt, wir müssen den Wagen stoppen, James. Weiß der Teufel, ob ein zweiter Unfall ebenso glimpflich verläuft wie der erste. Im Laufschritt sprang Tom Parker auf das sich nähernde Automobil zu, die Taschenlampe wild vor sich hin und her schwenkend und keine 10 Yards von ihm entfernt, den Wagen anzuhalten. Ein dunkler, schemenhafter Kopf neigte sich aus dem eilig heruntergekurbelten Fenster. Es war eine weibliche Stimme, die da herausrief. Ist was passiert? Warum halten Sie mich an? Tom Parker trat auf den Wagen zu. Seine Taschenlampe hatte er zu Boden gerichtet. In dem Licht, das der Vollmond verbreitete, erblickte er das Gesicht einer reizenden jungen Dame, die verwundert zu ihm hochblickte. Sie trug einen eng anliegenden Hut, der ihr Haar zur Gänze verdeckte. Verzeihen Sie, meine Dame, aber wir hatten einen Autounfall. Irgendwelche Rowdies haben Nägel auf die Straße gestreut, sodass wir uns überschlugen. Nehmen Sie es also nicht allzu übel, wenn ich Sie eines ähnlichen Unfalls zu entheben trachte. Die junge Dame öffnete den Schlag ihres Wagens und stieg aus. Im bleichen Mondlicht wirkte sie kleiner, als sie vielleicht tatsächlich war. Aber immerhin, dachte Tom Parker. Eine überaus hübsche Person. Schauspielerin oder ähnliches. Die junge Dame ging einige Schritte nach vorne und blickte auf die Nägel. Das ist ja nicht zu glauben, rief sie empört aus. Das ist doch reiner Mord. Ja, das ist es. Und Ihr Wagen, wo ist der? Dort, hinter der Hecke. Tom Parker wies mit der Hand nach der Stelle, wo der verunglückte Wagen lag. Ich fürchte, mit ihm wird im Augenblick nicht mehr viel anzufangen sein. Ich muss noch nach Cork. Ich weiß nicht, wohin Sie wollen. Wir müssen ebenfalls nach Cork, meine Dame. Das trifft sich dann ja ausgezeichnet. Wenn Sie die Güte haben, diese abscheulichen Nägel von der Straße zu fegen, können wir losfahren, meine Herren. Als sie in dem Auto saßen, sagte Tom Parker, der neben der charmanten Chauffeuse Platz genommen hatte. Verzeihen Sie, dass ich erst jetzt mit der Vorstellung beginne. Herr Fond ist Lord Randall, Oberster D. Ich bin Hilary Winthrop aus Port Elizabeth. Und ich, sagte die reizende junge Dame, bin Harriet Ruthven. Nachdem Tom Parker im St. Patrick's Hotel ein heißes Bad genommen hatte, fühlte er sich bedeutend besser. Er ging ins Foyer hinunter, wo sich bereits sein verkleideter Butler befand. James hatte seinen eisgrauen Schnurrbart wieder angeklebt, seine Hochlandjustierung saß makellos, er war jeder Zoll der pensionierte Oberst aus dem Land der Whisky-Sorten. Man streckte sich in bequemen Fauteuils aus und beorderte eine Flasche Port. Was meinen Sie, Lord Randall? Glauben Sie, Miss Harriet ist so gutgläubig, Ihren falschen Onkel für den richtigen zu halten? Nein, sagte der scharfsinnige Butler. Ich halte Sie vielmehr für sehr klug und unternehmungslustig. Ich würde mich keineswegs wundern, wenn Sie aus demselben Grund wie wir diese Reise nach Cork unternommen hätte. Sie meinen also... begann Tom Parker, aber er brachte seinen Satz nicht zu Ende, da plötzlich der Nachtportier kam und Mr. Winthrop ans Telefon bat. Ja, hier Hilary Winthrop. Am anderen Ende des Drahtes erklang eine weibliche Stimme. Die Stimme von Miss Harriet Ruthven. Mr. Winthrop, ich muss Sie sofort sprechen. Können Sie kommen? Jederzeit, Miss Harriet. Aber wohin? Es darf niemand davon wissen, Mr. Winthrop. Die Sache ist zu gefährlich. Ich erkläre Ihnen alles später. Sie kennen die Brücke, die beim Bahnhof über den Lee führt? Ja, die kenne ich. Eine ziemlich abgelegene Gegend um diese Stunde der Nacht. Genau das. Aber gerade deshalb habe ich diesen Ort gewählt, Mr. Winthrop. Es ist sehr wichtig. Ich komme. Ich bin in 10 Minuten dort. Tom Parker legte den Hörer auf und sah nach seiner Uhr. Es war nahezu Mitternacht. Miss Harriet bittet mich zu einem Rendezvous, Lord Randall. Ich gehe jetzt zur Lee-Brücke beim Bahnhof. Sollte ich in einer Stunde nicht zurück sein, so wissen Sie, was Sie zu tun haben. Sehr wohl, Sir, sagte der Butler leise. Ich werde hier im Foyer warten. Tom Parker war noch keine 200 Schritte über die menschenleere Straße gegangen, als er plötzlich ein Schwindelgefühl verspürte. Ein sanftes Tosen in den Schläfen machte ihn taumeln. Er musste sich an die Wand eines Hauses lehnen und fühlte noch, wie er zusammensackte und an der Mauer abrutschte. Dann umfing ihn schwarze Nacht. Drei Gestalten waren aus einer parkenden Limousine gesprungen. Sie traten auf den ohnmächtigen Detektiv zu und betrachteten ihn einen Augenblick lang. Einer beugte sich zu dem am Boden liegenden nieder, hob dessen linkes Augenlid hoch, ließ es mit einem zufriedenen Grinsen wieder niederklappen. Beneidenswerter Schlaf, sagte er höhnisch zu seinen zwei Genossen. Für 2 Stunden ist er außer Gefecht. Aus einiger Entfernung erklang jetzt ein Hilfeschrei. Eine Frau in Todesangst. Es geht wie am Schnürchen, setzte der Mann, offenbar der Chef dieser Schurken, fort. Unsere Freunde haben ihren Auftrag ebenfalls erledigt. Auf, nehmt ihn hoch und tragt ihn in den Wagen. Eine dunkle Limousine, der bald darauf eine zweite folgte, fuhr in beschleunigtem Tempo die Straße in Richtung McCroom entlang. Eine Stunde nach diesem ungesetzlichen Vorfall blickte der schottische Obrist nach der großen Standuhr im Foyer des St. Patrick Hotels. Tom Parker war noch nicht zurück. Als er nach weiteren 10 Minuten immer noch nicht erschien, erhob sich der würdige Hochländer, trank noch schnell sein halbvolles Glas aus und trat entschlossenen Schrittes auf die Straße hinaus. Auf der dem Hotel gegenüberliegenden Seite stand ein kleiner Ost. Ältere Herr tat nun etwas, was ihm kein normal denkender Mensch zugetraut hätte. Er entnahm seiner Tilttasche ein längliches Lederetui, öffnete es und brachte einen eigenartig geformten Spezialnachschlüssel zum Vorschein. Mit einer geschickten Handbewegung steckte er ihn in das Schloss des Wagenschlages, eine vorsichtige Drehung und die Tür sprang auf. Schnell vergewisserte er sich, ob ihn offen bei seinem nächtlichen Handwerk beobachtet hätte, dann nickte er zufrieden und setzte sich ans Steuer. Der Wagenschlag knallte zu, der Motor sprang an. Butler James Murdoch, der Autodieb, fuhr mit dem Wagen, dessen Eigentümer wahrscheinlich den Schlaf des Gerechten träumte, den nächtlich murmelnden Fluss nach Westen. Es muss sein. Hier bleibt in dieser Situation nichts anderes übrig. Es war ein mittelalterliches Gewölbe. Eine jener Räumlichkeiten, die zumeist unterirdisch vor Jahrhunderten lichtscheuen Zwecken gedient hatten und die das Hallen der Schritte ungeheuer verstärken. Akustische Schatten, die sich ins Riesenhafte verlängern. An der Wand brannten Pechfackeln und verbreiteten einen infernalisch flackernden roten Schein. Und es war ein von der Decke an einer Kette herabhängender Eisenkäfig, in dem Tom Parker das Bewusstsein wieder erlangte. Mühsam versuchte er, die schweren Augenlider zu öffnen. Man hat mir ein Schlafmittel in den Portwein gemischt, war sein erster Gedanke. Dann entsann er sich des Telefongesprächs mit Miss Harriet und verwünschte seine Leichtgläubigkeit. Sie also gehört ebenfalls zu dieser Bande. Denn um eine solche musste es sich handeln, kombinierte er. Lyford Pemberton, oder wie er sich jetzt nennt, Lord Ruthven, kann diesen Aufwand an Schurkerei unmöglich alleine bestreiten. Aber warum sollte Harriet Ruthven, die Nichte des ermordeten echten Lords, mit seinem oder seinen Mördern gemeinsame Sache machen? Sie ist die einzige Erbin ihres Onkels. Welche Vorteile würde ihr eine Vertretung desselben durch einen verbrecherischen Doppelgänger einbringen? Also ist sie vielleicht doch nicht. Rätsel über Rätsel. Tom Parker blickte sich, so gut es in seiner entsetzlichen Lage möglich war, um. Ein riesiger Raum. Offenbar völlig menschenleer. Jedenfalls konnte er fürs Erste niemanden bemerken. Nur ein Piepsen hörte er. Ratten! Und dann gewahrte er einen zweiten Eisenkäfig, welcher etwa 10 Schritte weiter von seinem hing. Und darin eine zusammengekauerte Gestalt. Eine Frau. Verdammt! Entfuhr es ihm. Die Teufel haben auch Harriet Ruthven entführt und gleich mir in diesen makabren Vogelkäfig gesteckt. Immerhin, ich weiß nun, auf wessen Seite die Nichte des echten Lord Ruthven steht. In die Gestalt der auf so brutale Art gefangenen Frau schien nun Leben zu kommen. Ein leises Stöhnen, eine Hand, die nach der Stirn griff, eine entsetzte Bewegung endlich, die den hängenden Käfig in leichte Schwingungen versetzte. Miss Harriet? Miss Harriet, sind Sie es? Fürchten Sie nichts, erschrecken Sie nicht. Es sieht alles schlimmer aus, als es ist. Sind Sie es, Mr. Winthrop? Ja, ich bin es, Miss Harriet. Ich fürchte, wir sind beide in die gleiche Falle gegangen. Ihr kaum begonnenes Gespräch wurde aber durch das Knarren einer riesigen Eisentür unterbrochen. Es waren etwa 10 Gestalten, jede davon in weißes Kugelsklave verwandelt. Schrieb langsam. Ein gespenstischer Anblick, der Tom Parker jedoch nur ein spöttisches Lächeln entlocken konnte. Einige Augenblicke später trat eine einzelne Gestalt ein, ebenfalls vermummt in eine Kapuze, aber in Scharlachrot, der Meister aller Anschauungen. Kommt jetzt etwa noch ein grüner, blauer? Das würde gewiss eine fröhlichere Farbnote abgeben als diese rattengrauen Wände. Der rote Meister wandte sich an Tom Parker und seine Augen funkelten dabei aus den Gucklöchern der Kapuze. Tom Parker! Rief er mit hohnvoller Stimme. Tom Parker, Sie Meisterschlüffler vor dem Herrn, das Lachen wird Ihnen nur zu bald vergehen. Und zwar in dem Augenblick, in dem diese neue Farbe auftaucht. Ah, ha, ha, ha, sie ist bereits auf dem Weg. Tom Parker hörte den Entsetzensschrei, der auf Miss Harriets Käfig drang. Sie hatte die angekündigte Erscheinung als erste gesehen. Und nun erblickte auch Tom Parker die zwergenhafte Gestalt mit der grünen langen Kapuze, die aus einem Seitenpförtchen des Gewölbes in die Fackelhelle gehuscht war. Der Lilliputaner aus den Ulmen. Denn um keinen anderen konnte es sich menschlich mehr missen nach Handel. Wie ein widerlicher Albtraum war er auf den Käfig von Miss Harriet zugetanzt und hatte das junge Mädchen am Fußknöchel gepackt. Sein hässliches Meckern hallte durch die unterirdische Riesengruft und brach sich abscheulich an den Wänden. Die arme Miss Harriet wand sich stumm und verzweifelt hinter ihren engen Gittern, um dem schrecklichen Griff des Zwerges zu entkommen. Vergeblich. Der Käfig gab ihr dazu nicht den mindesten Spielraum. Sagen Sie Ihrer Kreatur, gefälligst, sie möge die junge Dame aus dem Spiel lassen, rief Tom Parker empört dem Rotvermummten zu. Dieser junge Affe soll erst einmal ordentlich schießen lernen. Was soll überhaupt der ganze Zauber? Lyford Pemberton. Nun gut, sagte der Mann in der roten Ku-Klux-Klan-Kutte. Da Sie ohnehin nur noch eine halbe Stunde zu leben haben, will ich Ihnen reinen Wein einschenken. Ich bin, wie ich Ihnen immer und immer wieder versichert habe, tatsächlich Lord Ruthven und nicht Lyford Pemberton. Einen solchen hat es niemals gegeben. Das Ganze war nur eine List von mir, eine geniale Erfindung, um Sie, verehrter Meister, aufs Eis zu führen, wohin Sie mir ja prompt gefolgt sind. Das mag gut möglich sein. Aber jetzt sagen Sie endlich Ihrem missratenen Hofzwerg, dass er Ihre Nichte aus dem Spiel lassen will. Der vermummte Lord brach in ein hässliches Lachen aus. Meine Nichte! Meine Nichte? Ich habe Zeit meines Lebens nie eine solche besessen. Die Dame in dem Käfig ist nichts als eine kleine Abenteurerin, die sich in den Besitz meines Vermögens bringen wollte. Und sie wird mit Ihnen zur Hölle fahren, Tom Parker, mein Freund. Sind Sie mir nicht dankbar für diese bezaubernde Gesellschaft? Gewiss bin ich das. Aber glauben Sie tatsächlich, dass es Ihnen gelingen wird, mich und die junge Dame, wie Sie sich ausdrücken, zur Hölle zu schicken? Ich zweifle sehr daran. Und weshalb, wenn ich fragen darf, verehrter Meister? Ruthvens Stimme klang kalt wie ein gefrorenes Messer. Weil einer von ihrer Bande einer meiner Leute ist. Wollen mich täuschen, Tom Parker. Aber das wird Ihnen auch nicht viel nützen. Ihr Schicksal und das jener entzückenden Dame ist bereits beschlossen. Ich kann nur wiederholen, dass einer Ihrer 10 Kapuzenmänner von mir bestochen ist. Ob Sie es nun glauben wollen oder nicht. Lord Ruthven wurde um einiges unsicherer. Dann wandte er sich an die 10 unheimlichen Gestalten. Legt eure Kapuzen ab, damit sich unser Meisterschnüffler von eurer Treue überzeugen kann. 20 schwarz behandschuhte Hände hoben sich langsam. 10 Ku Klux Klan Kapuzen wurden hochgezogen. Aber nun war es Tom Parker selbst, der vor Entsetzen fast aufschrie. Nun, sind Sie jetzt überzeugt, mein scharfsinniger Freund? Tom Parker starrte grauenerfüllt in 10 tote Gesichter. Antlitze, die schon eine ganze Weile im Grabe gelegen haben mussten. Mumienhafte, ausgetrocknete Fratzen, die allmählich alles Menschliche zu verlieren begannen. Miss Harriet war in eine wohltätige Ohnmacht gesunken. Der grüne Kapuzen-Liliputaner tanzte jetzt zu seinem Herrn hinüber und hockte sich zu dessen Füßen nieder. Wie gefallen Ihnen meine 10 Zombies, Sir Thomas? Höhnte der schurkische Lord. Meinen Sie wirklich, dass einer von Ihnen bestechlich sein könnte? Das werden wir ja sehen, zischte Tom Parker aus seinem engen Gefängnis. Aber er war sich gar nicht mehr so sicher, dieser verträufelten Lage lebend entkommen zu können. Doch dann fiel ihm sein Abenteuer auf Santo Domingo ein. Ja, er musste es sein. Er musste es sein. Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Warum auch sollte dieser Lord Ruthven ihn, Tom Parker, so abgründig hassen? Doch nicht wegen jenes Verdachts, der, wie sich nun herausgestellt hatte, sein eigener Irrtum gewesen war. Lord Ruthven war nicht Lord Ruthven, noch war er jener mysteriöse Lightfoot Pemberton. Er kann niemand anderer sein als Monkford Travers. Der weise Voodoo-Priester, dessen schändlichen Treiben er vor einigen Jahren an der dominikanisch-haitianischen Grenze ein Ende gemacht hat. Eine Figur, die er längst am Galgen gedacht hatte. Die er längst unter der Erde vermeinte. Nun sollte dieses bereits zum Phantom gewordene Wesen ein quicklebendiger englischer Pair sein? Unfassbar. Tom Parker beschloss nun, alles auf eine Karte zu setzen. Sie werden aber zugeben, dass diese gewiss sehr ausgezeichnet arbeitenden Zombies, die Sie, weiß Gott, auf 20 irischen Kirchhöfen zusammengestohlen haben, dieselben Männer sind, die Miss Harriet und mich hierher in dieses geschmackvolle Gewölbe entführten. Monkford Travers. Der Mann in der roten Kapuze zuckte unter den letzten 2 Worten wie unter einem mächtigen Peitschenhieb zusammen. Was sagen Sie da, Parker? Ich nannte Sie bei Ihrem wirklichen Namen, Monkford Travers. Die Angst vor dem Tod ist Ihnen ins Gehirn gestiegen, Parker. Was Sie da sagen, ist reiner Unsinn, aber genug jetzt. Der rotvermummte Travers wandte sich an den grünen Lilliputaner. Du weißt, was deine Aufgabe ist? Ja, Milord, quäkte das kleine Ungetüm. Also, dann los! Der Zwerg verschwand wieder in der kleinen Pforte, aus der er gekommen war. Gleich darauf verließ auch Mr. Travers mit seinen 10 Zombies. Die eiserne Tür ging zu und es wurde wieder totenstill. Und dann hörte Tom Parker ein eigenartiges Plätschern, das aus 4 verschiedenen Richtungen gleichzeitig zu kommen schien. Schmutzig grünes, fauliges Wasser hatte bereits einen Jahr hoch den Steinboden des Gewölbes bedeckt und es stieg zusehends. Tom Parker überschlug in Gedanken, wie lange sie noch am Leben bleiben würden. Eine Viertelstunde vielleicht. Dann musste ihnen das Wasser bis zum Hals reichen. Er schauderte. Wenn es mir bis zum Hals steht, dann muss Miss Harriet bereits ertrunken sein. Nicht auszudenken. Er versuchte, diesen grässlichen Gedanken abzuschütteln. James. James? James. Der Butler. Fiel die einzige Rettung. Würde er noch im letzten Augenblick auftauchen? Würde er überhaupt den Ort finden, an den man sie gebracht hatte und von dessen Lage Tom Parker nicht die geringste Ahnung hatte? Das Wasser berührte nun bereits den Käfigboden. Bald würde es bis zu den Fußknöcheln reichen. Sie schleimig kalt umspülen. Es war gegen 3 Uhr morgens. James Murdoch, der Butler, hielt von einem unbestimmten Gefühl gewarnt, den entführten Wagen an. Zur Linken in einem riesigen Garten gewahrte er ein Schloss, zu dem ein Fahrweg führte. Das große, in die hohen Mauern eingelassene Gittertor stand halb offen. Ließ den Wagen, entsicherte seine Pistole und ging einige Schritte auf das nächtlich verschattete Tor zu. Fast im gleichen Augenblick krachte ein Schuss. James Murdoch, der den Feuerschein genau lokalisiert hatte, erwiderte den heimtückischen Überfall durch 3 Schüsse aus seiner Pistole. Gleich darauf erfolgte ein unterdrückter Aufschrei und hinterher ein Rascheln, das sich wie das Taumeln eines menschlichen Körpers durch das Buschwerk ausnahm. Lassen Sie die Waffe fallen! Sie sind umstellt. Ein Ächzen antwortete ihm. Das Rascheln im Gebüsch war weiter vernehmbar. Anscheinend versuchte der Getroffene zu flüchten. Dann aber hörte James Murdoch einen dumpfen Fall. Er ging vorsichtig in die Richtung, aus der er das Geräusch vermutete, und stieß kurz darauf auf einen zusammengekauerten Körper, der auf dem Boden lag. Ein dunkel gekleideter Mann, dem Blut aus einem Ärmel troff. Daneben eine Pistole. James beugte sich zu der reglosen Gestalt nieder, um sie zu untersuchen. Mein Schuss hatte die Schulter des hinterlistigen Schützen durchschlagen. Rasch versorgte er die Wunde, steckte die 2. Pistole zu sich und eilte auf das schlossähnliche Gebäude zu, das sich einige 1000 Schritte entfernt finster aus der Dunkelheit abhob. Ein schwaches Licht erhellte die Stelle, wo er das Portal vermutete. Die Pistole in der Faust trat er in die Halle. Das Tor war nicht verschlossen. Es war ein ziemlich großer Raum und fast völlig leer. Überall sah man die Spuren jahrelanger Verwahrlosung. Wohin sollte er seine Schritte lenken? Aber gleich darauf kam ihm ein unerwarteter Zwischenfall zu Hilfe. Eine Art Geheimtür flog auf und geradezu aus der Wand erschien eine hastige, unsäglich kleine Gestalt, welche eine Art grünen Umhang in der Hand hinter sich herschleifte. Ein Lilliputaner. James Murdoch stellte dieser huschenden Menschenratte blitzschnell ein Bein. Das zwergenhafte Ding stolperte, kreischte hässlich auf und schlug lang hin. Der Butler drückte ihm die stumpfe, unangenehm runde Schnauze seiner Pistole in den Nacken und zischte. Der Entführte, wo ist er? Raus mit der Sprache oder es knallt. Ich weiß es nicht, winselte der krummbeinige Zwerg. Ich bin fremd hier. Wie? Fremd bist du hier, Kleiner? Du willst mir doch nicht einreden, dass du unterstandslos und vom Zirkus bist. Genau das, rief der Lilliputaner und zappelte mit den ungeformten Beinchen. Wertvolle Zeit ging verloren. Gut, wenn du vom Zirkus bist, so wirst du mir eine kleine Akrobatenprobe abgeben müssen. Und er packte den Zwerg an beiden Beinen und hielt ihn über den Rand der Balustrade. Ich will es dir leicht machen. Du kannst es dir aussuchen. Entweder du spielst jetzt den fliegenden Holländer oder du sagst mir, wohin man einen gewissen Mr. Tom Parker und eine gewisse Miss Harriet Ruthven gebracht hat. Solchermaßen zwischen Himmel und Erde schwebend, bequemte sich das winzige Ungeheuer, die Wahrheit über das unterirdische Verlies und dessen bevorstehende Flutung zu gestehen. Von dem Lilliputaner geführt, gelangte der Butler in einen großen Raum, der einem Heizkeller ähnelte und wahrscheinlich auch einem als solcher benutzt worden war. An der Wand befand sich eine Schaltanlage. Der mittlere Hebel quäkt. Der Zwerg. Zieh ihn selbst herunter, sagte der Butler, dem plötzlich etwas nicht geheuer schien. James konnte sogar bei dem trüben Licht, das seine Taschenlampe warf, sehen, wie der ekle kleine Mann totenbleich wurde. Also einer der beiden Äußeren, wie? Der linke, stammelte der Zwerg. Gut, dann drück den linken Hebel herab. Der Liliputaner stellte sich auf die Zehenspitzen und betätigte den rechten Schalthebel. Und jetzt weiter. Wo sind die Entführten? Das Wasser reichte dem Butler bereits bis an den Hals, als er auf den Käfig zuwartete, in dem der Detektiv mit zusammengepressten Zähnen stand und auf sein schreckliches Ende wartete. Hallo! James! Hallo, James! Rief er seinem treuen Diener zu. Ladies first. Dort drüben. Unsere liebenswürdige Chauffeuse von gestern Abend. Sehr wohl, Sir. Antwortete der Butler in aller Form und wandte sich in dem unappetitlichen Wasser um. Verzeihen Sie, Sir, aber es ist etwas düster hier. Und in meinen Jahren... Ist doch vollkommen klar, James. Tom Parker atmete erleichtert aus. Diese Rettung war auch wirklich in allerletzter Minute vonstatten gegangen. Das Verhör, welches man mit dem Lilliputaner anstellte, brachte über den Verbleib Montfort Travers auch nicht viel Klarheit. Das Einzige, was man aus der verstockten Missgestalt herausbringen konnte, war, dass sich der bereits schon gehängt geglaubte Teufelsschamane nach Cornwall übergesetzt habe. An welchen Ort der Insel aber blieb vorerst ein Geheimnis. Welches Tom Parker jedoch in einer Woche lösen wird. In Band 67. Das Geheimnis der Zinngruben von Tregumerley. Als man hernach gemütlich bei einem Glas Whisky beisammen saß, meinte Harriet Ruthven zu dem Butler James: Mir ist unter vielen ein Umstand besonders unklar, James. Und das wäre, Milady? Weshalb wirkte das Schlafmittel, das Ihnen der bestochene Hotelkellner in den Portwein gemixt hatte, nur bei Sir Thomas? Und nicht bei Ihnen. Der Butler zog eine höfliche Miene. Wenn ich die Wahrheit gestehen soll, Milady, ich bin, obgleich Schotte, Zeit meines Lebens Anti-Alkoholiker gewesen. Aber Sie tranken doch auch. Oder taten Sie das nicht? Lady Harriets Stimme klang etwas verwundert. Es sah gewiss so aus, antwortete der Butler bescheiden. Allein ich tat nur so, da ich mich in Maske 11 befand. Und diese Maske ist mit einer äußerst sinnreichen, von Sir Thomas für mich entworfenen Abgussanlage versehen, demnach sich der vergiftete Portwein nicht in mir, sondern in einem an der Brust unter dem Hemd zu tragenden Gummibeutel befand. Oh, tatsächlich, rief Lady Harriet erstaunt aus. Und der Blick, den sie dabei Tom Parker zuwarf, verriet mehr als bloße Bewunderung. Tom Parker und der falsche Lord von H.C. Artmann. Die Personen der Handlung waren Tom Parker, der berühmteste Menschenjäger aller Zeiten. Alexander Hauf. James Murdoch, sein Butler, Traugott Bure. Des Weiteren Harriet Ruthven, eine Abenteurerin, die vorgibt, sie wäre die Nichte von Lord Alistair Ruthven, alias Lyford Pemberton, alias Monkford Travers. Janina Sachau und Jürgen Thurmann. Außerdem 10 stumme Zombies und ein sprechender Schurke, Thomas Anzenhofer. Ein quäkender, kreischender, zuletzt winselnder Lilliputaner, Volker Niederfahrenhorst. Und natürlich Rolf Beusen und Jennifer Minetti als Erzähler. Als Gast Mistress Mathilda, Tom Parkers altgediente Köchin. Technische Realisation Ilse Siewecke, Elke Tratnik, Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Ariane Skupsch. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Der August und die erste Septemberwoche stehen im Zeichen des Polar, wie die Franzosen ihren Krimi liebevoll nennen. Als erster kommt Nestor Bürmach zum Einsatz, ein klassischer Trenchcoat-Detektiv, jedoch mit unverwechselbar rauchiger Note. Die Ratten von Mont-Souris, nach dem Roman von Léo Mallet, zu Beginn der nächsten Samstagnacht um 0:05 Uhr.